Kein Hahn kräht danach. Wenn Parteien Austritte verzeichnen oder auch Eintritte, dann ist das nichts Besonderes. Schlagzeilen machen diese Bewegungen, wenn sie bemerkenswerte Dimensionen erreichen oder wenn sich in rascher Folge profilierte Mitglieder entscheiden, ihr Parteibuch zurückzugeben. Und wenn die einstigen Mandats- oder Funktionsträger dann auch noch bei einer anderen Partei anklopfen, um ihre politische Arbeit unter einer passenderen Fahne fortzusetzen, dann wird's brenzlig. Bei der noch jungen Partei Die Linke sollten aus diesem Grund die Alarmglocken schrillen. Bemüht sie sich auch, die Austritte in Berlin und den jüngsten eines Landtagsabgeordneten in Sachsen als Marginalien abzutun, so bleibt doch festzustellen, dass die Motive derjenigen, die den Kurs der Partei nicht mehr mittragen können, klar konturiert sind und durchaus alle dem gleichen Tenor folgen. Ideologiegeleitete, populistische Versprechungen mache Die Linke. Sie lasse pragmatische Politik nicht mehr zu und orientiere sich an einer Sozialstaatsromantik, die den 70er Jahren entstamme, heute aber nicht mehr tauglich sei. Die Entwicklung neuer linkssozialistischer Positionen werde unmöglich gemacht, denn die Parteispitze lasse Diskussionen über den Kurs nicht zu, die aber wären bitter nötig, ist die Partei doch aus verschiedensten Linken unterschiedlicher Denkschulen in Ost und West zusammengewürfelt, aber noch nicht zusammengeschmolzen. Nicht zuletzt steht Parteichef Oskar Lafontaine im Zentrum der Kritik. Er führe nach Rache dürstend eine Privatfehde gegen die SPD. Dies wohlgemerkt sind nicht die Anwürfe der politischen Gegner, sondern derer, die für die Partei gestritten haben und sich nach langen Jahren nun zum Austritt genötigt sehen. Ihre Erfahrung zählt nicht. Vielmehr lässt man sie ziehen und weint ihnen, gab's das nicht schon einmal, keine Träne nach. Sie werden Abweichler genannt. Ihnen wird so wörtlich parteischädigendes Verhalten vorgeworfen. Wen das nicht an stalinistische Zeiten erinnert, der hat einen Parteilehrgang nötig. Die Reaktion der Linken auf die Austritte bestätigt diese nur. Hier gibt's weder Palastrevolte noch Zwergenaufstand, sondern berechtigte Gründe zum Austritt. Bezeichnenderweise sind es erfahrene Realpolitiker, die sich mit den marktschreierischen Protestrufen der neuen Kryptosozialisten in den Reihen der Linken nicht anfreunden können. Eine Partei aber, die ihre Kraft allein aus demagogischen Forderungen schöpft, bietet sich nicht gerade als seriöser Koalitionspartner an. Für die Ausgetretenen erscheint der Übertritt in die SPD nachgerade als logischer Schritt.